Die Freimaurerei vor Gericht. Neue Tatsachen über Weltfreimaurerei, deutsch-christliche Orden und geheime Hochgrade. Von Rechtsanwalt Robert Schneider, Karlsruhe. Dritte, ergänzte und neu bearbeitete Auflage, J.F. Lehmann Verlag, München, 1936. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2010. Leitwort. Wohl wertvoll ist des Mannes Eigenart, die angeborene, seines Wesens Kern. Jedoch die Wurzeln seiner Kraft, sie saugen aus seinem Volkstum Leben und Gedeihen. Der Mann verdorrt, gelöst von seinem Stamm, aus dessen Sprache, Sitte, Geschichte er all sein Bestes zieht. Drum ist des Mannes höchstes Gut sein Volk. Felix Dahn.